And another day has gone and a new day has arrived. Ein Tag ist wieder vergangen und ein neuer Tag gekommen. Doesn't sing as nice as I do. Daniel singt nicht so nett wie ich. But he translates well. Aber er übersetzt gut. It's so wonderful to see how famous Daniel is now in the world. Es ist so wunderbar zu sehen, wie berühmt Daniel jetzt ist. And how everybody loves Daniel. Und wie gern ihn jeder hat. You know, as I travel around the world, people used to say, "Oh, Reinhard, it's so good to see you." Als ich durch die Welt reiste, sagten die Leute, "Oh, Reinhard, so schön dich zu sehen." Even look at me and tell me that they're glad to see me. Jetzt schauen sie mich nicht einmal mehr an, um zu sagen, dass es sie freut, mich zu sehen. Question is, where is Daniel? Die erste Frage lautet, wo ist Daniel? But I'm very happy for him. Aber das freut mich so sehr für ihn. If you love Daniel, hey Leute, wenn ihr Daniel liebt, to put a little money aside every month for his wedding present, for his honeymoon. Solltet ihr anfangen, etwas Geld beiseite zu legen für sein Hochzeitsgeschenk und seine Hochzeitsreise. Just a very little bit every month. Nur ein bisschen jeden Monat. And then you send it to me. Und dann schickt ihr mir es. Daniel doesn't believe that he will get married. I believe he will get married. Daniel glaubt nicht, dass er heiraten wird. Ich glaube, er wird heiraten. So you can act on my faith. Also könnt ihr auf meinen Glauben aufbauend handeln. Yet wait until he's married. He gets married. Schickt mir aber noch nichts, wartet, bis er heiraten wird. And then we're all paying together and we're gonna send him on a very nice honeymoon. Dann werden wir alle zusammenlegen und ihn auf eine sehr schöne Hochzeitsreise schicken. He needs that. Er braucht das. All right. Let's keep talking about becoming like children. Reden wir aber jetzt weiter über werden wie Kinder. You see, Jesus said, if you want to come into the kingdom, you've got to become like a little child. Also Jesus sagte, wenn du ins Königreich willst, musst du wie ein kleines Kind werden. Aber er redet nicht nur davon, hineinzukommen, sondern auch über Großwerden. So, I understand from what Jesus said. Ich verstehe von dem, was Jesus sagte, that the more childlike that you become, the greater you will be in the kingdom. Dass ihr Kind ähnlicher du wirst, umso größer wirst du im Königreich sein. Now listen, when I hear Jesus say this, hör zu, wenn ich Jesus das sagen höre, whoever humbles himself as this little child, he's the greatest. I want to be like this little child. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses kleine Kind, der ist der Größte im Reich. Dann möchte ich wie dieses kleine Kind sein. Es macht also keinen Sinn, nach Positionen zu streben, zu kämpfen oder sich darum zu bemühen. Im Königreich des Himmels führt der Weg nach oben, nach unten. Je mehr du dich selbst erniedrigst, desto mehr wirst du wie ein kleines Kind werden und umso größer wird deine Position sein. Schau. How does it make sense to live life for this earth compared to live life for eternity with Jesus? Wie viel Sinn macht es, ein Leben für diese Welt zu leben im Vergleich zu einem Leben in Ewigkeit mit Jesus? It doesn't make sense. Es macht keinen Sinn. Eternity is a very, very, very long time. It never ends. Ewigkeit ist eine sehr lange Zeit. Sie endet nie. But now I have something else for you. Aber jetzt habe ich noch was anderes für dich. If you live about 80 years, wenn du so um die 80 Jahre lebst, do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It means the millennium 1000 years is approximately 125 times as much. Es bedeutet, dass das tausendjährige Reich in etwa 125 mal länger ist. No, 12 and a half times as much, sorry. Zwölfeinhalb mal so lang. So now, what do you want? Also was willst du? Position for 80 years or position for 1000 years? Eine Position für 80 Jahre oder eine Position für 1000 Jahre? You want to be great for 80 years? Möchtest du groß sein für 80 Jahre? And then you want to be little for 1000 und dann years? Klein für 1000 Jahre? Oder lieber umgekehrt? So in the kingdom there is no other way to come to authority than to first go down and become like a little child. Also im Königreich gibt es keinen anderen Weg, um Autorität zu erlangen, als diesen, dass man sich zuerst erniedrigt und wie ein kleines Kind wird. Talk about some special attributes and adjectives that a child has. Ich möchte jetzt noch über ein paar Merkmale reden, die ein kleines Kind hat, die wir auch haben müssen. Gotta become like a little child. Wir müssen wie kleine Kinder werden. First of all, a child just trusts unconditionally. Zuerst einmal vertraut ein Kind bedingungslos. Look, Schau. You can put a child up on whatever, some tall place. Du kannst ein kleines Kind irgendwo hinaufstellen. And if you are the father, und dann, wenn du der Vater bist, just open the arms and say, jump. Einfach die Arme öffnen und rufen, spring. And the child will jump into the arms of the father. Das Kind wird in die Arme des Vaters springen. We don't jump when our father in heaven says jump because we are scared, we are worried. Wir springen nicht, wenn unser Vater im Himmel ruft, spring, weil wir Angst haben und uns Sorgen machen. The bottom line is that most Christians don't trust the Father in heaven like a little child trusts its father. Der Hauptgrund ist, dass die meisten Christen ihrem Vater im Himmel nicht so vertrauen, wie ein kleines Kind seinem Vater vertraut. The Lord says, go and move to another place. And we discuss it, we debate it, we put out a fleece and want a million signs. Der Herr sagt, geh und zieh an einen anderen Ort. Und wir diskutieren, debattieren darüber, legen ein Vlies aus und brauchen 1 Million Zeichen. Trust like little children. No. Wir vertrauen nicht wie kleine Kinder. The moment the Lord said, go to Brazil. In dem Moment, wo der Herr sagte, geh nach Brasilien. Pack your bags, lady, we're leaving. Sagte ich zu meiner Frau, pack deine Sachen, meine Liebe, wir reisen ab. I didn't know how I would live. I didn't know who would give me money to pay my bills and how to eat food. I knew nothing. Ich wusste nicht, wie wir leben werden. Ich wusste nicht, wer mir Geld geben wird, um meine Rechnungen zu bezahlen oder zu essen. Ich wusste you nichts. Know what I've learned with my father in heaven? Weißt du, was ich von meinem Vater im Himmel gelernt habe? When he says to me, jump. Wenn er zu mir sagt, spring. Dann stelle ich nur eine Frage. How high do you want me to jump? Wie hoch soll ich springen? It's the only question I ask. Das ist die einzige Frage, die ich habe. Discuss and debate about trusting him. Ich diskutiere und debattiere nicht darüber, ihm zu vertrauen. Children have learned to trust the father. Kinder haben gelernt, ihrem Vater zu vertrauen. Remember, he said little children. Erinnere dich, er sagte kleine Kinder. So you need to become like a little child and trust your heavenly father like a little child trusts its father. Also musst du wie ein kleines Kind werden und deinem himmlischen Vater wie ein kleines Kind vertrauen. Bye. See you tomorrow. Bis morgen.